Ihr müsst weg. Der Bert hat mir einen falschen Mann geschickt. Sie waren alle falsch. Habt ihr das nicht gemerkt? Das waren alles Bücklers Leute. Oh, ich bin ein Idiot. Ihr müsst weg. Sie wissen, dass ihr es gemerkt habt. Und Schick hat euch verraten, wo Bückler ist. Ich soll wissen, wo Bückler ist? Kein Wort hat er gesagt. Helft mir packen. Denkt nach, was er gesagt hat. Ihr habt nicht viel Zeit. Sie beratschlagen unten, was sie mit euch machen, jetzt, wo ihr es wisst. Hast du es die ganze Zeit gewusst? Natürlich. Ich habe euch gewarnt. Den Weg zur Landstraße kennt ihr. Warum tust du das für mich? Ich habe euch ein Pferd gesattelt. Wenn ihr an der Landstraße seid, wendet euch nach rechts, nicht nach links. In die Richtung geht es nach Mainz, dort werden sie euch suchen. Gut, dass es Nacht ist. Was passiert, wenn sie herausbekommen, dass du mir geholfen hast? Macht euch um mich keine Sorgen. Im Dorf reitet Schritt, macht keinen Lärm. Beeilt euch! Lauf mir nie mehr über den Weg. Ich helfe dir nicht noch einmal. Es ist alles verriegelt und verrammelt. Die Pistolen liegen bereit. Was willst du noch? Hör doch, ein Reiter. Ja, ein Reiter. Was noch? Soll ich mein Haus zu einer Festung machen? Wie lange soll denn das noch so gehen? Es muss doch möglich sein, einen kleinen Strauchdieb zu fassen. Wenn das ein kleiner Strauchdieb ist, warum beschäftigt er dich so? Oh, dieses Gelichter, dieses Geschmeiß. Zertreten müsste man sie, vernichten. Den Bauch aufschlitzen, ihm die eigenen Gedärme zu fressen geben. Den Schwanz soll man ihm abschneiden und ihn ins Maul stecken. Mach das! Die Schweine sollen ihn fressen. Soll das Schwein werden, was er ist? Soll er Schweinescheiße werden? Martha! Martha! Martha? Hallo? Ist da jemand? Ist niemand da? Wie kommt ihr hierher? Ein Mensch in dieser Einöde. Dass ich euch noch einmal sehe. Beim letzten Mal wart ihr ja schnell verschwunden. Setzt euch. Ich hab gedacht, ich wäre am Ende der Welt. Ich hab Glück, das muss ich sagen. Ich hab mich verirrt. Wo bin ich eigentlich? Ihr seid in Muhl. Muhl? Es steht kein einziger Baum mehr. Hier ist Speck und Brot. Esst und trinkt. Ich habe nicht mehr auf den Weg geachtet am Schluss. Wie riecht es hier eigentlich? Wie soll es denn hier riechen? War das mal eine Gaststube? Das war Maras Schenke. Die Franzosen haben alles brauchbare Holz gehauen und fortgeschleppt. Die Boden sind versiegt. Es riecht merkwürdig. So etwas habe ich noch nie gerochen. Ich kann nicht mehr weiter essen. Seid ihr denn schon lange hier? Seit gestern. Hier wird es stärker. Hier, unter dieser Tür kommt es durch. Ich würde aufhören, meine Nase in fremder Leute Angelegenheiten zu stecken. Grauenhaft. Sucht ihr denn immer noch den Schinder, Hannes? Ich glaube nicht. Es war ganz töricht, hierher zu reiten. Ich weiß selber nicht mehr, warum ich es getan habe. Warum sucht ihr den Schinder, Hannes, nicht mehr? Habt ihr die Leute einmal gesehen, für die ich helfen soll, Ordnung zu machen? Dieser Bückler tut mir leid. Ein kleiner Strauchdieb, mit dem sich eine Legende geklebt hat. Eine dumme, kleine, rührende Legende. Es stinkt tatsächlich. Ihr habt recht. Es kommt unter der Tür da hervor. Vielleicht seht ihr mal nach. Hier ist ein Licht. Als ich starb, hinter dem Haus habe ich ein Grab gemacht. Ich konnte nicht. Soll ich es für euch tun? Ja. Geh jetzt. Sie nummerieren die Häuser. Sie nummerieren die Wälder, das Vieh, den Boden, das Wild. Sie nummerieren uns. Und dich haben sie schon lange auf dem Zettel. Als die ganz große Nummer. Wie lange glaubst du, dass sie brauchen, dich auf Null zu bringen? Wenn sie nur solche wie dich haben, noch lange. Wenn du jetzt nicht gehst, ist es zu spät. Weißt du, was eine Akte ist? Eine Akte ist dauerhafter als ein Baum. Und über dich gibt es eine Akte. Du sollst gehen, sonst ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät.